Georg Schwarte in New York, Stichtag 11. September. Wie hat die Stadt der Attack on America gedacht? Naja, auf die schon zur Tradition gewordene, sehr leise, sehr stille Art. Sie hören im Hintergrund die Stimmen von Angehörigen, die zur Stunde die Namen aller der 2983 Toten verlesen. Hier am ehemaligen Ground Zero. Jeder Name eine Geschichte. Eben gerade stand da eine jüdische Witwe von Howard Kestenbaum. Der starb im 103. Stock des World Trade Centers damals. Ihren Sternenputzer hat sie ihren Mann, einen Astrophysiker, genannt. Und dann sagte sie, einer müsse doch die Sterne zum Leuchten bringen. Und diese jüdische Witwe übrigens hat an diesem Tag eine besondere Botschaft an die Welt. Sie sagte, sie habe im jordanischen Amman vor einiger Zeit mit einem muslimischen Ehepaar getrauert und geweint, dass ihren Sohn gerade bei einem Terroranschlag verloren hatte. Die Dinge, von denen wir denken, sie trennen uns. Sie trennen uns eben nicht. Wir sind alle Teil dieser einen Welt, sagte diese Frau. Also sehr versöhnliche Worte hier heute an einem Ort des Grauens mitten in New York. Wie ist die Stimmung ganz allgemein in der Stadt an diesem 15. Jahrestag? Ich stand eben vor unserem Büro auf der Straße. Es war 10.28 Uhr. In der Minute stürzte damals vor 15 Jahren der zweite Turm in sich zusammen. Und es war sehr still auf der Straße. Und ich habe New Yorker gesehen, die sind stehen geblieben und haben in den Himmel geguckt. New Yorker gucken hier für gewöhnlich nicht mehr nach oben. Sie haben es immer eilig. Die hier blieben stehen, versunken offenbar in Erinnerungen an damals. Es ist 15 Jahre her. Aber jeder, der das damals erlebte, hat den Tag, die Minuten, das Grauen vor Augen. Präsident Obama sprach in seiner Radioansprache von einem der schwärzesten Tage in der amerikanischen Geschichte. Die Gesellschaft, sagte er, dürfe jetzt keine Reaktionen auf solche Taten zulassen, die die Vielfalt, das Willkommen im Land erodieren lassen würden. Das war eine Anspielung auf den laufenden Präsidentschaftswahlkampf. Unter den Trauergästen hier in New York übrigens beide Präsidentschaftskandidaten, Hillary Clinton und Donald Trump. Clinton ging allerdings vorzeitig. Sie hat offenbar einen leichten Hitzschlag erlitten, hieß es aus ihrem Wahlkampfbüro. Georg Schwarte, hier in Deutschland ist in den vergangenen Tagen viel über die beeindruckende Entwicklung des Viertels um Ground Zero berichtet worden. Der Freedom Tower, der steht in seinem Schatten, diese eindrucksvolle Gedenkstätte und natürlich der neue Nahverkehrsknoten mit geradezu atemberaubendem Design. Wie hat New York das in nur 15 Jahren geschafft? Ja, das grenzt wirklich an ein kleines Wunder. 9 Monate haben sie damals nur gebraucht, um die Trümmer, den Schutt wegzuräumen. Heute, 15 Jahre später, Sie haben es gesagt, ein neues Viertel, auferstanden aus den Ruinen von damals. Größer, viele sagen schöner. Der Ort des Gedenkens ist übrigens kein trauriger Ort geworden. Das neue One World Trade Center, 541 Meter hoch, es überragt alles und das Leben ist zurück hier, pulsierender als noch vor dem 11. September. 29 Hotels, wo früher 6 standen, 60.000 Bewohner mehr als vor dem 11. September hier im Finanzviertel. Läden, Plätze, Parks, die New Yorker Boulevardzeitung Daily News, die titelte in Anspielung darauf gerade, hey Terroristen, ihr habt verloren, soll wohl heißen, New York ist zurück, stärker als zuvor. Ich bin übrigens am Donnerstag mit einem der verantwortlichen Architekten, Greg Dykers heißt der Mann, über den ehemaligen Ground Zero gelaufen. Der sagte mir, er habe nie gedacht, dass Architekten auch einmal helfen könnten, Wunden zu heilen. Das spricht natürlich für den Willen, diese Narben wieder zuzuschütten. Aber das Ganze muss natürlich auch finanziert werden. Das muss finanziert werden, das ist finanziert worden, teilweise aus Bundesmitteln, die hergeflossen sind. Milliarden sind hierher geflossen. Es gab Investoren, es sind Investoren auch zurückgekommen. Es sind allerdings auch noch einige Läden, einige Apartments im One World Tower beispielsweise frei. Trotzdem, die Stadt ist bunter geworden, auch das Viertel ist bunter geworden. Wenn man sich die Architektur anschaut, Architekten aus aller Welt haben sich da ausprobieren, andere sagen austoben können. Es ist ein Platz geworden, der Leben ausstrahlt hier. Also der Mut und die Entschlossenheit der Bauherren hier, der ist schon sehr beeindruckend. New York am 15. Jahrestag der Katastrophe. Das war direkt aus Manhattan. Georg Schwarte, Dankeschön.